ein Punkt zum Stehen, was er damit gemeint hat, ist, dass er einen Punkt suchte und wenn er diesen Punkt finden würde, könnte er die ganze Welt aus den Angeln heben. Also es geht um diesen Punkt, auf dem wir stehen können, damit wir tatsächlich die Gegenargumente aus den Angeln heben können. Wo ist dieser Archimedes-Punkt zu finden? Es gibt nur einen einzigen Punkt. Und wenn ich das jetzt hier erwähne, ich werde es sofort in den nächsten 2 Sekunden erwähnen, was ich unter diesem Archimedes-Punkt verstehe, dann meint sie, das ist ja eigentlich im Grunde ganz einfach. Das ist ja so selbstverständlich, dass ich es fast nicht zu erwähnen brauche. Ich erwähne es trotzdem. Also wir brauchen diesen Archimedes-Punkt, von dem aus wir das ganze System des modernen und postmodernen Antitheismus aus den Angeln heben können. Dies ist nur möglich, wenn wir diesen Punkt nicht unter nichtchristlichen Prämissen suchen, sondern unter den Prämissen der Heiligen Schrift. Dieser Archimedes-Punkt ist uns in dem sich selbst offenbarenden Christus der Heiligen Schrift. Das ist unser Archimedes-Punkt, Jesus Christus selbst. Wie ich schon sagte, das scheint so selbstverständlich, so banal zu klingen. Wieso sind die Apologeten der Vergangenheit nicht auf diesen Gedanken gekommen? Das ist die Tragik der christlichen Apologetik. Jesus Christus in der ersten Stunde gelernt haben. Sie können ruhig ins Konzept schauen. Das macht gar nichts. Der Gott ehrende Aspekt christlicher Apologetik. Jeder, der den christlichen Glauben verteidigen will und sich Gedanken über die beste Methode darüber macht, muss sich an die biblischen Rahmenbedingungen halten. Auch das klingt so selbstverständlich, so banal. Das Problem ist, es wird einfach nicht getan. Das ist das Problem. Wir halten uns nicht an die biblischen Rahmenbedingungen. Deswegen ist so etwas wie ein Apologetik-Seminar notwendig, um uns Schritt für Schritt auf diese Rahmenbedingungen hinzuweisen. Und das gilt in gleicher Weise für mich, wie es eben für Sie gilt. Auch ich muss mich immer wieder neu hinterfragen lassen. Ist das, was ich in der Apologetik tue, ist das, was ich an der Universität in Basel tue, in den Artikeln, die ich dort schreibe, in den Vorträgen, die ich dort gebe, vor den Medizinern. Ich bin in der Kardiologie angestellt. Auf den Vorträgen, die ich an den verschiedenen amerikanischen Universitäten gebe. Auch da gibt es fast keinen Christen. Sind die Vorträge so konzipiert und werden sie so vorgetragen, dass ich in dem, was ich sage, tatsächlich den christlichen Rahmenbedingungen einer christlichen Apologetik entsprechen. Das ist eine Frage, die ich ständig an mich selbst richte. Die Grundregeln, die für das christliche Leben allgemein gelten, gelten nicht weniger für eine so spezifische Aufgabe wie die Apologetik. Und wenn der Apostel Paulus uns auffordert in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, und darunter gehört auch die Apologetik, was ihr auch tut. Das tut alles zu Gottes Ehren. Dann gilt dies auch ganz besonders für eine so hohe Aufgabe wie den christlichen Glauben vor der ungläubigen Welt zur Sprache zu bringen und zu verteidigen. Es muss zur Ehre Gottes geschehen. Wenn es nicht zur Ehre Gottes geschieht, dann ist es nicht richtig getan. Dann ist diese oberste Rahmenbedingung, diese Grundregel des christlichen Glaubens nicht erfüllt. Und das müssen wir uns erneut hinter die Ohren schreiben lassen. Es muss zur Ehre Gottes geschehen. Wenn es nicht zur Ehre Gottes geschieht, ist es nicht richtig getan, ist es falsch getan. Wäre es besser, wenn es nicht getan werden würde? Wenn es unsere höchste Aufgabe als Christ ist, zur Ehre Gottes zu leben, ihn zu ehren in allem, was wir reden und tun, dann müssen wir uns fragen, wie können wir so unseren Glauben verteidigen, dass Gott dadurch Ehre bekommt und nicht der Mensch. Gott zu ehren heißt für uns in diesem Zusammenhang insbesondere sein Wort zu ehren. Apologetik, die das Wort Gottes nicht als zentral ansieht, es nicht ehrt, kann keine Apologetik zu Ehre Gottes sein. Weil Gott uns sein Wort als Richtschnur für Lehre und Leben gegeben hat, als höchste Autorität und unfehlbaren Wegweiser, muss auch Apologetik sich dieser Autorität unterordnen. Und eben diese Heilige Schrift gibt uns einige unmissverständliche Richtlinien, wie wir Apologetik betreiben sollen. sodass es alles zur Ehre Gottes geschieht. Den Herrn zu ehren ist gleichbedeutend mit ihn zu lieben. Und den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Deuteronomium 6, Vers 5 ist sowohl im Alten Testament ganz zentral als auch im Neuen. Dort nennt es Jesus Christus sogar das höchste und größte Gebot. Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und das griechische Wort für Gemüt ist dianoia. Dianoia heißt denken. Mit deinem Verstand. Wie liebt man Gott mit seinem Verstand? Sind das nicht zwei Dinge, die völlig gegensätzlich sind? Liebt man nicht mit dem Herzen? Ist die Liebe nicht wirklich ein Gefühl? Hier heißt es, dass wir Gott mit unserem ganzen Verstand lieben sollen. Wie ist das möglich? Die Erneuerung heißt so viel wie Denkvermögen, Verstand oder auch Vernunft. Hier haben wir also eine explizite Aufforderung aus dem Munde Jesu, den Herrn zu ehren, auch durch die Arbeit unseres Verstandes, unseres Denkens und Verstehens. Und das sind nun gerade die wichtigen Bereiche der Apologetik. Drücken unsere Liebe Gott gegenüber darin aus, dass wir sein Evangelium verstandesgemäß verteidigen. Verkündigt das einmal von der Kanzel morgen. Und dann achtet auf die Reaktion. Wir lieben Gott, indem wir das Evangelium mit unserem Verstand verteidigen. Und dadurch erweisen wir Gott die höchste Ehre. Wenn das nicht eine revolutionäre Botschaft ist in unseren Gemeinden, dann weiß ich nicht, was die Leute sonst noch aufregen könnte. Ein weiterer Text, der als Arbeitsbeschreibung des Apologeten angesehen werden kann, ist 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Dort steht geschrieben, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischig, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir zerstören alle Gedanken, die sich gegen Gott erheben und wir nehmen unsere eigenen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Die Waffen unseres Kampfes, die hier gemeint sind, sind in erster Linie das Schwert des Geistes und das ist natürlich erneut das Wort Gottes. Epheser 6, Vers 17. Das Wort Gottes ist die Offensivwaffe, mit der ein Apologet Gedanken, alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und alles Denken gefangen nimmt und Jesus Christus als die höchste Autorität gehorsam macht. Dazu hat ein amerikanischer Apologet Folgendes geschrieben. Es herrscht ein globaler Krieg zwischen Jesus Christus und Satan. Alle Menschen kämpfen in diesem Krieg mit. Alle tragen Uniformen. Sie sind alle für oder gegen Gott. Das heißt, es gibt zwei verfeindete Prinzipien. Die aber, die für die Wahrheit kämpfen, müssen ausschließlich mit geistlichen Waffen kämpfen. Ihre Feindschaft gegen Satan hat die Absicht, dass Menschen sich zur Liebe Gottes in Christus bekehren. Geistliche Waffen, das ist alles, was wir haben. Wir haben soeben gehört aus diesen beiden Zitaten, die ich kurz vorgelesen habe, im Besonderen dieser Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, 4 und 5, dass diese Waffen dazu geeignet sind, einerseits die Gedanken der Ungläubigen zu entkräften, die sie gegen die Erkenntnis Gottes ins Feld führen, andererseits unsere eigenen Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wenn wir Christus gehorsam sein sollen, wenn unsere Gedanken darauf konzentrieren sollen, dass wir Christus gehorsam sein sollten, bedeutet das, dass Christus der Herr ist, dass er uns zu sagen hat, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Das ist unsere Aufgabe, unsere allererste Aufgabe, zuzuhören, was Jesus Christus uns zu sagen hat. Ganz besonders in der Art und Weise, wie wir Apologetik zu betreiben haben. Denn unser Denken ist umkämpftes Gebiet. Es ist eben nicht autonom. Darf nicht autonom sein. Erneut, autonom heißt selbstgesetzlich. Ich setze mich zum Mittelpunkt meines eigenen Universums. Das heißt, das versteht man unter autonom. Das Denken darf nicht autonom sein. Das heißt, ich bin aufgefordert, auf eine andere Autorität Acht zu geben und einzugehen und ihr gehorsam zu sein. Diese andere Autorität ist Jesus Christus. Ich erwähne es, ich wiederhole es so oft, bis Sie es begriffen haben. Das, was ich hier sage, entspringt nicht meiner eigenen Autorität, meinem eigenen Nachdenken. Das, was ich hier versuche weiterzugeben und ich hoffe, dass es mir gelingt, ist das, was ich von Jesus Christus gelernt habe. Und wenn ich es nicht so weitergebe, wie es Jesus Christus tatsächlich gemeint hat in seinem Wort, dann sind Sie berechtigt, mich zu korrigieren. Und ich hoffe, dass ich es tue. Nur Jesus Christus lehrt uns richtiges Denken. Er führt uns zur einzigen wahren Erkenntnis. Er führt uns zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 2 folgend. Philosophia, dieses griechische Wort Philosophia, bedeutet natürlich Philosophie, Liebe zur Weisheit. Insofern unsere Philosophie tatsächlich eine Liebe der Weisheit Gottes, nämlich Jesus Christus ist, ist sie alles andere als verwerflich. Liebe zu dieser Weisheit ist sogar biblisch ausdrücklich gefordert. Und noch etwas, in Christus liegen nicht verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir müssen nicht nach Weisheit und Erkenntnis suchen an einem anderen Ort, um etwas mehr zu finden, als das, was uns in Jesus Christus gegeben ist. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, haben wir Zugang aller Weisheit, aller Erkenntnis. Hier taucht erneut dieser exklusive Charakter des Evangeliums, der christlichen Botschaft auf. Nur dort, bei Jesus Christus, finden wir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber welch ein fantastisches Evangelium. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind uns verfügbar. Es gibt keine wahre Erkenntnis außerhalb Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Doch zum Schluss unserer kurzen biblischen Grundlegung möchte ich euch noch einmal auf diese Magna Carta der Apologetik zurückweisen, die wir anfänglich schon kurz angesprochen haben. 1. Petrus 3, Vers 15. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dieses Wort Verantwortung im griechischen Grundtext heißt Apologia. Und davon kommt natürlich dieser Begriff im Deutschen Apologetik. Apologia, das ist die Verantwortung vor jedermann. Apologia bedeutet Verteidigungsrede, aber auch Antwort, Verantwortung. Die Apologie des Platon ist ein bekanntes Werk, in dem Sokrates sich verteidigt gegen den Vorwurf der Gotteslästerung und der Verführung der Jugend. Doch es lässt sich zeigen, dass Apologia im biblischen Kontext durchaus mehr meint als nur Verteidigung. Es meint auch Rechenschaft ablegen. In Philipper 1, Vers 6 und 17 redet Paulus davon, dass er das Evangelium verteidigt. Und auch da taucht dieses griechische Wort Apologia auf. In diesem Kontext ist jedoch keine defensive Verteidigung gemeint, sondern etwas ganz anderes. Paulus ist sehr offensiv in der Verkündigung des Evangeliums. Das ganze Prätorium des Kaisers hat das Evangelium gehört. Das ist etwas sehr Aktives, Offensives, das Paulus hier tut. Und er verwendet den gleichen Ausdruck Apologia, Verteidigungsrede. Aber es meint hier sicherlich mehr als nur eine defensive Haltung, wo ich auf die Fragen, Anfragen anderer reagiere. Petrus macht an der besagten Stelle 1. Petrus 3, Vers 15 noch etwas anderes deutlich. Im Allgemeinen wird nur der zweite Halbsatz als die Aufforderung zur Verteidigung des Glaubens zitiert. Nicht beachtet wird oft der Vordersatz, der uns genauer sagt, wie wir das zu tun haben. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist die biblische Richtlinie, wie wir Apologetik zu betreiben haben. Der zweite Halbsatz sagt uns, dass wir es tun sollen, dass wir allezeit bereit sein sollen, jedermann Antwort zu geben, hinsichtlich der Hoffnung, die in uns ist. Dieser Vordersatz gibt uns die Art und Weise an, wie wir das zu tun haben. Und das wird eben oftmals übersehen. Vielleicht auch nicht richtig verstanden, was darunter gemeint ist. Wie sollen wir Jesus Christus im Herzen heiligen? Was hat das mit Apologie zu tun? Nun, ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Ich habe es Ihnen schon gesagt im Grunde. Das heißt, wir müssen auch und gerade in unserem apologetischen Bemühen Jesus Christus als den Herrn erkennen und bekennen und uns ihm als Herrn unterordnen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Ihn als Herrn anerkennen, bekennen und uns ihm unterordnen. Das ist die Art und Weise, wie christliche Apologetik getan wird. Nicht anders, nicht mehr, nicht weniger. Zusammenfassend sei noch einmal gesagt, die Aufgabe der Apologetik hängt nicht an einem einzigen Bibelvers, auch nicht an 1. Petrus 3, Vers 15, sondern ergibt sich als notwendige Konsequenz der biblischen Gesamtbotschaft, dass Gott sich als der einzige Gott erweisen will, dass er seine Ehre sucht und zu seinem Recht in dieser Welt kommen will und wird. Dieses und wird ist ein wichtiger Zusatz. Das gibt uns die Hoffnung, dass unser Bemühen tatsächlich Erfolg haben wird. Er möchte nicht nur zu seinem Recht kommen. Gott wird den letztlichen Sieg erringen. Und er wird ihn durch uns und mit uns erringen. Er wird zu seinem Recht kommen in dieser Welt. Er möchte sie dazu verwenden, an diesem Sieg, an diesem Kampf, der im Sieg endet, teilzuhaben. Gehen wir zu Punkt 4 über. Auch das habe ich ganz kurz anfänglich schon einmal angesprochen. Die evangelistische Perspektive christlicher Apologetik. Der einzige Grund, wieso Christen beauftragt sind, eine durchdachte Erwiderung denen zu geben, die nach der Hoffnung fragen, die in ihnen ist, ist die Tatsache, dass es überhaupt Ungläubige gibt. Wenn es keine Ungläubigen geben würde, müssten wir uns keine Gedanken machen, wie wir Antwort diesen Leuten zu geben haben, hinsichtlich eben des Evangeliums, hinsichtlich dieser Hoffnung, die in uns ist. Es gibt Ungläubige und es gibt massenhaft Ungläubige. Das heißt, es gibt massenhaft Anfragen an uns, wieso wir an diesen Jesus Christus glauben. Wir müssen Antwort geben, weil es diese Leute gibt. Weil wir mit Menschen in Berührung kommen, die evangelisiert werden müssen, sind die Gläubigen verpflichtet, den Glauben zu verteidigen. Evangelisation bringt einen natürlich zur Apologetik. Jemand hat mir das einmal so zu verdeutlichen versucht. Was ist der Unterschied zwischen Evangelisation? Wieso machen wir nicht hier ein Seminar über christliche Evangelisation? Wieso nennen wir es christliche Apologetik? Was ist der Unterschied? Und auf den ersten Blick erscheint es das Gleiche zu sein. Wenn wir hier zum Seminar der Evangelisation eingeladen hätten, könnte ich vielleicht sogar genau das hier präsentieren, was ich Ihnen präsentiert habe, nur eben, dass ich den Begriff Apologetik immer mit Evangelisation austausche. Und Sie würden in gleicher Weise zufrieden nach Hause gehen. Nein, es gibt in der Tat einen Unterschied zwischen Evangelisation und Apologetik. Das habe ich mit dieser Aussage hier angedeutet, dass die Evangelisation automatisch zur Apologetik übergeht. Wie ich schon gesagt habe, das hat mir jemand einmal so versucht zu verdeutlichen, den Unterschied zwischen beidem, indem er gesagt hat, dass Evangelisation das Fußvolk ist. Wir schicken die Soldaten ins Feld mit ihren kleinen Gewehren, vielleicht sogar mit Handgranaten. Das ist Evangelisation. Das ist wichtig. Ein Krieg kann nicht ohne Fußvolk, ohne Fußsoldaten gewonnen werden. Aber das ist nicht alles, was in einem Krieg geschieht. Was geschieht in einem Krieg sonst noch? Nun, es gibt Kanonen, die hinten abgefeuert werden. Es gibt nicht nur die Infanterie, sondern es gibt auch die Artillerie. Es gibt die großen Kanonen, die auch abgeschossen werden müssen, um das Feld erstmal zu räumen, bevor die Fußsoldaten losmarschieren können. Nun, Apologetik ist mit der Artillerie zu vergleichen. Das sind die großen Geschütze, die abgeschossen werden. Und Evangelisation, nun, das sind die kleinen Gewehre der Fußsoldaten. Im Krieg ist beides wichtig. Wir stehen in diesem geistlichen Krieg. Evangelisation ist in gleicher Weise wichtig wie Apologetik, aber beides ist nicht das Gleiche. Und auch dieser Vergleich hinkt ein bisschen. Wir stehen nicht in einem Krieg, wo wir den anderen niedermachen, sondern wo wir dem anderen helfen möchten, zum ewigen Leben zu finden. Aber wir brauchen die großen Geschütze, die alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, widerlegt, zum Einsturz bringt. Diese Festungen des Unglaubens, der Ideologie, der gottlosen, antitheistischen Ideologie, diese Grundfesten, diese Mauern müssen erstmal zum Einsturz gebracht werden, bevor das Fußvolk durch die Löcher hindurchgehen kann, um die Stadt für Jesus Christus zu erobern. Nun gut. Die Apologetik ist demnach nicht nur eine Sache des intellektuellen Schattenboxens. Es ist eine ernstzunehmende Sache, die Frage über Leben und Tod, ewiges Leben und ewigen Tod zu beantworten sucht. Der Apologet, der die evangelistische Natur seiner Argumente nicht in Betracht zieht, ist grausam und stolz. Grausam ist er, weil er die tiefste Bedürftigkeit seines Gegenübers übersieht. Stolz ist er, weil er mehr daran interessiert ist, aufzuzeigen, dass er kein akademischer Simpel ist, als zu zeigen, dass alle Herrlichkeit des gnädigen Gottes aller Wahrheit gehört. Das Evangelisieren erinnert uns daran, dass wir Sünder waren, die durch die Gnade errettet wurden und dass die Ungläubigen noch gerettet werden müssen. Sie brauchen eine Bekehrung des Herzens, nicht nur gut gemeinte Ratschläge. Sie brauchen eine Bekehrung des Herzens. Egal wie sehr ich mich anstrenge, diese Aufgabe kann ich nicht erfüllen. Denn diese Aufgabe hat sich Gott selbst für sich aufgehoben. Er bekehrt die Herzen. Er verwendet mich, er verwendet meine Argumente, damit jemand tatsächlich die Wahrheit des Evangeliums hört und darauf eingehen kann. Aber schlussendlich ist er derjenige, der das geistliche Leben bewirkt und erhält. Soweit zum ersten Teil. Gehen wir zum zweiten Teil über. Und hier möchte ich ein bisschen schneller vorangehen, denn die Zeit läuft mir mal wieder davon. Das ist der Überblick Nummer 1, Überblick über die Geschichte der Apologetik. Das habe ich hier eingefügt, diesen Teil habe ich hier eingebaut, um Ihnen aufzuzeigen, dass sich viele Christen tatsächlich über die Jahrhunderte Gedanken gemacht haben, wie christliche Apologetik getan werden kann und dann schlussendlich auch getan wurde. Ich habe ein wunderbares Buch zu Hause von Avery Dallas, The History of Apologetics, also die Geschichte der Apologetik, wo er unter anderem schreibt, offenbart ein sorgfältiges Lesen der alten Meister des Faches, dass sich die gleichen Grundprobleme ständig wiederholen und dass es fast unmöglich ist, etwas grundsätzlich Neues zu sagen. Es lohnt sich tatsächlich, mit der Geschichte der Apologetik auseinanderzusetzen. Denn, wie Dallas es hier kurz anspricht, es gibt tatsächlich nichts Neues unter der Sonne. Also die gleichen Fragen, die vor 100 Jahren, vor 500 Jahren, vor 700 Jahren aufgetreten sind, und hier möchte ich sogar noch einfügen, die gleichen Fragen, die im zweiten Jahrhundert nach Christus aufgetreten sind, sind die gleichen Fragen, die heute. Ich habe einen anderen Vortrag über den Gnostizismus der Frühkirche. Wenn ich das nicht erwähnen würde, wenn ich das einfach nur so vortragen würde, dann könnten Sie meinen, ich rede über unsere Zeit. Und das stimmt auch in einem gewissen Sinne. Der Gnostizismus des zweiten Jahrhunderts ist fast identisch mit unserem Gnostizismus, unserer sogenannten postmodernen Welt. Da gibt es fast keinen Unterschied. Ich habe eine Liste von, ich denke, 35 Fragen, die ich jetzt fragen könnte. Ich habe sie nicht mitgebracht, die ich jetzt fragen könnte über den Gnostizismus des zweiten Jahrhunderts, übertragen auf unsere evangelikale Christenheit. Und wenn Sie auf diese Fragen jeweils ein Ja sagen, dann folgen Sie dem gnostischen Gottesbild nach. Und ich meine fast, dass Sie fast auf jede Frage Ja sagen können. Und das ist die Tragik unserer heutigen Zeit. Man merkt gar nicht, wie der Gnostizismus tatsächlich Eingang gefunden hat in die heutigen Gemeinden. Nun gut, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Augustinus, dieser Bischof von Hippo, dieser berühmte Augustinus, hat schon damals, zu seiner Zeit, erlebte von 354 bis 430 nach Christus, er hat schon damals gegen Mani, der Begründer des Manichäismus gewesen ist, argumentiert. Der Manichäismus war eine gnostische Weltreligion zu jener Zeit. Es bestand aus dualistischen, persischen und hellenistischen Bestandteilen. Wenn man diese Argumente, die Augustinus gegen den Manichäismus ins Feld geführt hat, heutzutage verwenden würde, die würden wunderbar in unsere Situation hineinpassen. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, in die Schriften des Augustinus hineinzuschauen. Wie hat er Parole geboten, diesen gnostischen Einflüssen seiner Zeit? Anselm von Canterbury erlebte von 1033 bis 1109, war der Erste, der den sogenannten und viel diskutierten ontologischen Gottesbeweis formulierte. Dies tat er besonders in seinem Buch Cur Deus Homo, warum Gott Mensch wurde. Die wesentlichen Aussagen dieses ontologischen Gottesbeweises, und das ist der berühmteste Gottesbeweis überhaupt, der wird heute noch heftig diskutiert. Also das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie schon passé ist. Es ist schon über 1000 Jahre alt, diese klassische Formulierung des ontologischen Gottesbeweises, aber es wird heute noch heftigst diskutiert. Ich weiß, wo ich jetzt in Amerika gewesen bin, habe ich kurz durch einen christlichen Buchladen durchgeschaut und habe erneut ein neues Buch entdeckt, wo ein christlicher Apologet nur über den ontologischen Gottesbeweis ein neues Buch geschrieben hat. Also das ist nicht passé. Anselm von Canterbury hat es wie folgt formuliert, und das ist hier alles sehr verkürzt dargestellt. Die wesentlichen Aussagen sind, Gott muss als das schlechthin vollkommene Wesen gedacht werden. Wäre Gott nur eine Vorstellung und nicht auch real existent, so wäre er nicht als das schlechthin vollkommene Wesen gedacht. Also muss Gott auch existieren. Wie gesagt, das ist der berühmteste Gottesbeweis, der heute noch diskutiert wird, der heute noch verwendet wird. Merken Sie jetzt etwas vom Luxus, den wir uns als Christen, christliche Apologeten über fast 2000 oder hier 1000 Jahre geleistet haben. Das sind die Beweise, die wir verwenden, um die Wahrheit des christlichen Evangeliums zu untermauern. Ist dieser Gottesbeweis gültig? Nun, in einem gewissen Sinne ja, es stimmt. Von unserer Perspektive aus stimmt es. Gott gibt es tatsächlich. Er ist existent. Aber wenn wir jetzt mit jemandem auf der Straße so reden würden und diese drei Punkte, die ich hier kurz verkürzt aufgefasst habe, erwähnen würden, würde er davon überzeugt sein, dass es diesen Gott gibt. Das ist meine Anfrage an euch, an mich selbst. Ist das immer noch effektiv und wirksam? Verschwenden wir hier nicht viel Zeit und Energie, und unter einem Strich kommt nichts dabei heraus? Nun, Thomas von Aquin, dieser erneut sehr berühmte katholische Kirchenvater, erlebte von 1225 bis 1274, hat in seinem berühmten Buch Summa Theologica 5 Wege zum Gottesbeweis aufgelistet. Auch da möchte ich ganz kurz und sehr verkürzt die einzelnen Punkte erwähnen. Sie finden sie auch in Ihrem Konzept. Aus der Bewegung dieser Welt. Alles, was bewegt wird, muss von einem anderen bewegt werden. Irgendwo gibt es das erste Bewegende, die Ursache aller Bewegung. Das ist Gott. Die sichtbare Welt besteht aus Ursache und Wirkung. Jede Wirkung hat eine Ursache. Eine Wirkung kann nicht eigene Ursache sein. Die erste wirkende Ursache ist Gott. Jede Notwendigkeit hat aus einer anderen Notwendigkeit ihre Begründung. Jede Notwendigkeit begründet sich in einer anderen Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit hat die Notwendigkeit in sich selbst. Das ist Gott. Und dann ergibt sich aus der Stufenfolge, die in allem Sein vorhanden ist. Letztes, zweckvolle Einrichtung der Natur. Jeder Naturkörper ist mehr oder weniger zweckvoll. Zweckvoll erschaffen kann in der sichtbaren Welt nur ein intelligentes Wesen. Die Welt selbst aber ist vom höchsten intelligenten Wesen erschaffen worden. Das ist Gott. Kann ich zu diesem Gottesbeweis zustimmen? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das stimmt alles. Wenn man es natürlich christlich interpretiert. Hier muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass Aquin auch viel aristotelische Philosophie hineingepackt hat in diese Gottesbeweise. Aber wenn man es christlich interpretiert, dann kann ich zu jedem dieser Beweise, dieser Argumente zustimmen. Nun gut, aber wie effektiv ist das im Gespräch mit unserem postmodernen Gegenüber? Das ist meine Frage. Johannes Calvin erlebte von 1509 bis 1564, ging davon aus, dass der christliche Glaube immer vernünftig sei. Er bestand aber auch darauf, dass der christliche Glaube oft unvernünftig scheint, weil die menschliche Vernunft durch Sünde und geistliche Täuschung beeinträchtigt ist. Stimmt das? Ist alles das, was wir als Christen glauben, vernünftig? Und erscheint es doch oftmals als sehr unvernünftig, weil wir eben in unserem Verstand beeinträchtigt sind durch die Sünde? Nun, auch das stimmt. Und ich denke, hier hat Calvin tatsächlich etwas erkannt, das uns in die richtige Richtung führt. Auch Augustin hat das uns schon gezeigt, in einem anderen seiner Aussprüche. Ich glaube, damit ich verstehen kann. Nicht ich verstehe, damit ich glauben kann, sondern ich glaube, damit ich verstehen kann. Und dann Blaise Pascal, er lebte von 1623 bis 1662. Er wies die traditionellen Argumente für Gottes Existenz zurück und betonte den persönlichen Beziehungsaspekt des Glaubens an Jesus Christus. Ist das uns nicht auch bekannt? Ganz besonders in unserer Zeit, in unseren evangelikalen Gemeinden, wo wir sagen, was nützt uns die verstandesmäßige Auseinandersetzung mit Theologie? Alles, was wir brauchen, ist doch die herzenserwärmende Beziehung zu Jesus Christus. Nun, das findet sich bei Blaise Pascal im 7. Jahrhundert schon angesprochen. Aber Blaise Pascal wurde durch seine Wette bekannt und berühmt. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich gehe davon aus, dass ihr dieses Argument schon irgendwann einmal verwendet habt, die Wette des Blaise Pascals. Verkürzt dargestellt lautet sie wie folgt, auch das finden Sie in Ihrem Konzept. In diesem Spiel, das wir Leben nennen, muss jeder Mensch eine Wette eingehen. Bei jeder Wette gilt ein Einsatz. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist, oder auf die Behauptung, dass sie nicht wahr ist. Wenn ein Mensch diese Wette nicht eingeht, setzt er automatisch auf die Möglichkeit, dass sie nicht wahr ist. Angenommen, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit seiner Annahme, hat er alles zu gewinnen. Liegt er falsch, hat er nichts zu verlieren. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben. Liegt er damit richtig, hat er nichts gewonnen. Sollte er aber falsch liegen, hat er alles verloren und verbringt seine Ewigkeit in der Hölle. Also ich erinnere mich gut an Gespräche, die ich auf der Straße geführt habe, an den Haustüren, als ich zum Beispiel mit Operation Mobilisation auf Einsatz war. Ich habe mich dieser Argumente bedient. Und das klingt ja auch einleuchtend. Ich verliere nichts, wenn das Christentum nicht wahr ist, wenn ich trotzdem dran glaube. Aber ich gewinne alles, wenn es wahr ist. Ich verliere alles, wenn ich das Christentum ablehne, aber es sich dann doch herausstellt, dass es wahr ist und so weiter und so. Das klingt sehr, sehr logisch, einleuchtend und führt uns natürlich zu dem Schluss, ja gut, wenn ich nichts verlieren kann, Christ zu werden, dann werde ich Christ. Wenn ich alles verlieren kann, wenn es tatsächlich wahr ist, umso mehr werde ich dann motiviert, Christ zu werden. Aber ist das die effektivste Art und Weise der Evangelisation, die dann zur Apologetik übergeht? Nun, das sind immer noch die ungeklärten Fragen, die beantwortet werden müssen. Gehen wir zum Punkt 2 über. Der ungeklärte Charakter der Apologetik. Eine Untersuchung der enormen Fülle apologetischen Literatur, die sich seit Anfang der christlichen Ära angesammelt hat, bringt sofort ein buntes Gemisch an methodologischen Fragen zum Vorschein. Gerade in unseren Tagen erleben wir die Fortsetzung der hitzigen Debatte über Berechtigung und Angemessenheit bestimmter Methoden unter den Befürwortern verschiedener Lehrmeinungen. So gegensätzlich und unterschiedlich die einzelnen Ansätze und Vorgehensweisen auch sind, behauptet doch jeder Apologet von sich selbst, sein Handwerk richtig zu betreiben. Also egal, welche Methode man verwendet, man jetzt meint, die Wette des Pascal wäre die beste Methode, oder wenn man zurückgeht zum Thomas von Aquin oder Augustin oder Calvin oder wie sie auch immer heißen, jeder meint, die richtige Methode zu besitzen. Obgleich der allgemeine Bezugsrahmen der Apologetik schnell abgesteckt ist, gibt es doch eine Menge an Fragen, die die sachgemäße Erfüllung der apologetischen Aufgabe betreffen. J.K.S. Reed äußerte in der Einleitung seines Buches Christian Apologetics berechtigte Bedenken hinsichtlich des Gegenstandes, der Methodik und der Zielsetzung der Apologie. Darüber hinaus ist ihm die Beziehung zwischen Apologetik und Dogmatik, Dogmatik ist die systematische Erfassung der christlichen Lehre, noch nicht eindeutig genug geklärt. In seiner Anthologie Varieties of Christian Apologetics bietet Bernard Rahm eine einfache Zusammenfassung der wichtigsten Fragestellungen innerhalb der Apologetik an. Und hier schauen Sie einfach kurz ins Konzept. Hier gehe ich ein bisschen sehr flott voran. Aber ich denke, zu Hause sollten Sie sich diese Fragen noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Frage 1. In welchem Verhältnis steht die Philosophie zur Theologie? Tertullian meint, ein Christ hätte keinen Bedarf für die Philosophie. Die Alexandriner gingen dagegen von der grundsätzlichen Inspiration der griechischen Philosophie aus. Etwas abschätzig sah Augustinus in ihr lediglich die Dienerin der Theologie. Thomas von Aquin maß ihr hingegen eine unabhängige Autorität bei. Blaise Pascal wiederum ordnete sie einem völlig separaten Wissenschaftsgebiet zu. Karl Barth räumt ihr bestenfalls eine Bedeutung für die Theologie ein, die sich auf das Zeitliche begrenzt. Nummer 2. Wie nützlich sind die theistischen Beweise und dieser ontologische Gottesbeweis? Also theistische Beweise, das sind die Gottesbeweise. Dieser ontologische Gottesbeweis ist einer von ungefähr 10 anderen Gottesbeweisen. Also wie wichtig, nützlich sind diese theistischen Beweise in der Apologetik? Die Thomisten, das sind die Nachfolger von Thomas Aquin, also die katholischen Apologeten. Die Thomisten werten sie als brauchbar. Logisch, denn Thomas von Aquin war der maßgebliche Theologe, der diese Gottesbeweise formulierte. Charles Hodge, es war ein presbyterianischer Theologe des 19. Jahrhunderts in Amerika, Charles Hodge meinte, es fehlte ihnen an moralischer Überzeugungskraft. Gordon H. Clark fand sie nutzlos, Calvin unbedeutend, Kierkegaard irreligiös. Drittens, welches Merkmal sollte unsere Theorie der Wahrheit kennzeichnen? Theorie der Wahrheit, Epistemologie. Theorie der Wahrheit. Bischof Joseph Butler gab sich mit Wahrscheinlichkeitsaussagen zufrieden. Hier müsste ich im Grunde einhaken und diese Aussage weiter ausführen. Denn hinter dieser Aussage steckt ungeheuer viel verborgen. Das ist die klassische Antwort der christlichen Apologie. Unsere Zeit zurückführend bis eben zur Zeit von Joseph Butler, der hauptsächlich im 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts gelebt hat. Wahrscheinlichkeitsaussagen. Was meinte er damit? Nun, er meinte nur damit, wir haben eine ganze Menge an verschiedenen Beweisen, die uns zu dem Schluss führen können, dass es diesen Gott gibt.